Moin und herzlich willkommen. Ihr hört den erfolgreichsten deutschen Hai-Film-Podcast, den Hai-Alarm-Podcast mit Benny und mit Jörn. Ja, 10 Folgen, 22 Filme und immer wieder fragen uns Leute, gibt es wirklich so viele Hai-Filme? Die Antwort ist natürlich. Es wird auch so einige Folgen Hai-Alarm-Podcast geben. Heute zum Beispiel mit einem sehr neuen und einem sehr alten Film. Viel Spaß! Ja, befangen wir aber erstmal mit dem Thema Feedback und Co. an, denn uns hat da eine ganze Menge erreicht, möchte ich mal an der Stelle anmerken. Vielen Dank dafür. In der Tat. Ich habe so das im Urin, dass heute eine etwas längere Folge wird. Direkt nachdem wir in Folge 9 die Shark News gebracht haben, dass im letzten Jahr mehr Leute beim Selfie-Schießen als bei Hai-Attacken gestorben sind, und wir uns gefragt haben, ob wohl schon jemand mal beim Selfie-Schießen an einer Hai-Attacke gestorben ist, hat uns unser Hörer Philipp, mein Arbeitskollege, schöne Grüße, einen Tag nach der Veröffentlichung des Podcasts einen Link geschickt mit einem Bild, auf dem tatsächlich ein Taucher ein Selfie geschossen hat und ein großer weißer Hai im Hintergrund darauf zu sehen ist. Mit dem Kommentar, leider nicht dabei gestorben, hat Philipp jedoch natürlich auch gleichzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Taucher den Schnappschuss zwar gemacht hat, aber ihn auch überlebt hat und ihm glücklicherweise nichts passiert ist. Es passt natürlich trotzdem irgendwie zu unserem Beitrag und den Link werden wir sicherlich auch bei uns in die Shownotes packen. Vielen Dank dafür. Aber allein schon leider, ja, bitte. Ja, das war natürlich ein etwas makabrer Kommentar. Ja. Das hat er natürlich nicht so gemeint, aber leider nicht dabei gestorben. Fand ich ganz gut. Ja, ansonsten vielen Dank an Manu, die ganz hervorragende Tipps gefunden hat für den handarbeitsbegeisterten High-Trash-Fan, nämlich eine Seite, auf der Strickmuster gesammelt sind für High-Socken, High-Mützen und lauter so ein Kram. Verlinken wir auch in den Shownotes, ist total großartig, wenn ich stricken könnte. Ich hätte aber sowas von einer High-Mütze auf beim Podcasten. Super. Die ganze Zeit. Und die Socken. Ja. Die Socken haben wir auch letztes Mal verlinkt. Stimmt, ne? Richtig. Dieses Bild, was wir von Sönke bekommen haben. Das war das Bild von Sönke und da gibt's eben auch das Strickmuster dazu. Das ist das Schöne daran. Absolut genial. Jetzt können wir uns das selber machen. Ich habe übrigens, fällt mir gerade ein, im Dänemark-Urlaub, wo wir gerade beim Thema Tragen sind, habe ich eine Kette gefunden mit einem künstlichen Haizahn dran. So ein Lederband. Und da ist irgendwie so ein Haizahn. Den habe ich jetzt auch an beim Podcasten immer. Das habe ich in deinem Podcast gehört. Das hat mich sehr gefreut. Ja, ich habe gedacht, weißt du, das kostet ja umgerechnet irgendwie, weiß nicht, 3 oder 4 Euro. Und ich habe gedacht, wenn ich mir irgendwas mitbringe aus dem Urlaub, dann ja wohl ein Haizahn oder was. Das ist ja wohl das Mindeste. Ja, bitte. Ich bin eigentlich schon ein bisschen empört, dass du mir keinen mitgebracht hast. Das stimmt. Scheiße, bin ich ein beschissener Podcast-Kollege, verdammt. Aber gut, wir haben uns auch die letzten beiden Folgen nicht gesehen, von daher. Das stimmt. Ansonsten muss ich einfach sagen, haben wir so ziemlich die besten und die überraschendsten Hörer der Welt. Ich war vor kurzem bei einem Konzert vom Chor meiner Herzdame und wir unterhielten uns über irgendwas und ich sagte scherzhaft, naja, vielleicht hat er meinen Podcast gehört, als irgendwo aus dem Rund der Leute, mit denen wir so zusammenstanden, jemand sagte, ja, ich höre deinen Podcast übrigens auch, das ist ziemlich cool, und ich so, nanu, also ich war total überrascht und sage viele Grüße, vielen Dank fürs Zuhören. Ein weiterer Hörer, den habe ich auch aus dem Freundeskreis getroffen, wir saßen beim Essen und kamen irgendwie drauf und er sagte, ja, er hat uns bei SoundCloud abonniert und da schreckte ich ein bisschen hoch, denn bei SoundCloud kriege ich immer so eine Fehlermeldung beim Hochladen und ich habe da mal nachgeguckt, was da eigentlich dran ist und stellt sich raus, man kann da immer nur 3 Stunden Material hochladen, wenn man die kostenlose Version geladen hat und man kann das irgendwie gegen ein Lösegeld von, ich glaube, weiß ich nicht, 9 Euro im Monat komplett entfernen, dieses Limit. Jetzt muss es aber so mal ganz deutlich sagen, wir haben da 3 Abonnenten. Und zwar, warte mal, es waren Birte, Christian und Sebastian. Grüße an der Stelle. Dafür lohnt es sich jetzt noch nicht. Nee. Also wenn mehr Leute bei SoundCloud uns hören möchten, einfach mal Bescheid sagen und irgendwann werden wir dann vielleicht dieses Download-Limit, dieses Upload-Limit mal aufheben. Wenn die Flatterkicks in die Höhe schießen. Es scheint jetzt aber so zu sein, dass man grundsätzlich mehr hochladen darf, aber dass dann eben die alten Sachen wieder verschwinden, die werden dann ausgeblendet und insofern müsste es jetzt eigentlich so eingestellt sein, dass immer der neueste heiße Scheiß, dass der immer oben steht. Dann müssen Sie sich also mit dem Hören beeilen. Ja, genau, richtig. Also, aber man hat ja einen Monat Zeit und ich denke, das klappt. Ja, das wird schon. Müsste. Gut, ich würde sagen, kommen wir zum ersten Film, oder? Ja, ich trinke noch einen Schluck Bier, dann geht's los. Gute Idee, Moment. Ja, Prost. Ja. Genau. Podcasten ohne Bier geht auch ganz schlecht. Was trinkst du denn? Ich habe heute nur kurz auf dem Heimweg an der Tankstelle, war das Annehmbarste, was sie da haben, dieses 0,5. Normalerweise hätte es ja mindestens ein Astra. 5,0, ja, selbstverständlich. Die Dose stand falsch rum. Ich habe einen Astra-Urtyp aus dem Kühlschrank. Ja, siehst du, das hätte ich gerne gehabt. Aber hatten sie nicht mehr. Schade. Nun ja. Hm. Dann legen wir mal los. Genau, der erste Film, über den wir heute sprechen, ist Shark, Stunde der Entscheidung von 1988. Und das ist genau so geil, wie es sich anhört. Benni mit dem Klappentext, bitte. David Ziegler hat jahrelang für einen mächtigen Verbrecher gearbeitet, der sogar Geschäfte mit den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika laufen hat. Nun wendet der Mann sich gegen seinen Auftraggeber und erpresst ihn mit einer CD, auf der sich Gespräche finden, die den ehrenwerten Geschäftsmann ruinieren würden. Die CD schickt der Erpresser sicherheitshalber an seinen Bruder. Jener wird nun unfreiwillig in die ganze Sache mit reingezogen und findet sich bald inmitten eines Kampfes auf Leben und Tod um die besagte CD wieder. Dieser hat er an einen Hai verfüttert, da er nicht die Regeln der Gauner befolgen will. Man kann es auch hier wieder sagen, exakt der komplette Film, der da beschrieben wird. Also ich glaube auch inklusive des Twists am Ende, so ungefähr zumindest. Es geht damit los, wir sind in der Südsee, wir sind vor der Insel Cancun. Und da locken irgendwelche Typen einen Hai an, schießen mit einer Harpune auf ihn und das geht natürlich schief und einer dieser Typen wird fast gefressen. Zum Glück ist David da, ein kerniger Beachboy, der den verhinderten Haijäger rettet. Dann kommt der Vorspann und danach dringen Mafiosi in ein Haus ein und holen eine CD raus. Darauf befindet sich das erwähnte Erpressermaterial und die echte hat allerdings der Erpresser James schon seinem Bruder David geschickt. Das ist meine Lebensversicherung, David. Pass gut drauf auf. Quatsch nicht, Kaviert. Du hast versagt. Aber wir haben das hier. Na gut, leg sie auf. Hier spricht Rosensky, Inasco Corporation. Verbinden Sie mich bitte mit dem Präsidenten. Hallo, Mr. Rosensky. Hier spricht James Ziegler. Was Sie gerade gehört haben, war der Anfang eines der vielen Telefonate, die Sie während der 5 Jahre, in denen ich für Sie Wanzen installiert habe, mit dem Weißen Haus geführt haben. Amüsant. Was, Spike? Ich finde, dass ich für diese Drecksarbeit unterbezahlt bin. Deshalb möchte ich jetzt persönlich in das Geschäft einsteigen. Ziemlich riskant, nicht wahr? Aber ich habe ein gutes Argument. Eine CD, auf der alle Ihre Gespräche mit dem Präsidenten aufgezeichnet sind. Wenn Sie sie haben möchten, ist der Preis 2 Millionen Dollar in Diamanten. An üblichen Ort übergeben werden sollen. Offenbar ein Aquarium. Denn da trifft sich James mit Warren von den Mafiosi, um also sein Lösegeld zu bekommen in Form eines kleinen Kästchens voller Diamanten und eines schicken Peilsenders. Kann man ja auch immer gebrauchen. Und im Camper einer CB-Funkerin namens Luna verlässt er den Parkplatz, wird von den Mafiosi verfolgt und gestoppt. Aber die haben nur eine Kopie von der CD. Viel Spaß mit dieser CD-Kopie. Das Original behalte ich besser. Ich möchte meine CD zurückhaben. Ist das klar? Vollkommen klar. Und auch wenn es dem Chef nicht so richtig gefällt, schicken sie dann doch einen Killer los. Inzwischen holt David in einem Kloster seine Post ab, findet diese CD und ist vom Inhalt des Begleitschreibens mal so gar nicht begeistert. Aber als sein Bruder mit dem Wasserflugzeug landet, sieht erstmal alles nach Begrüßungsparty aus. Aber dann explodiert das Wasserflugzeug, David springt ins Wasser, um seinen Bruder zu retten und dann taucht auch noch der Hai auf. Es trübt die Stimmung ein bisschen, als James dann im Sterben liegt. Im Flugzeug. Und der Pater des Klosters rät David zur Flucht, weil James' Killer nämlich sicher auch nach David suchen werden. Aber der will lieber wissen, was mit den Diamanten ist, von denen James gesprochen hat. Und tatsächlich setzt der Oberbösewicht seine Handlanger auf David an. Der soll ihn aber lebend schnappen. Und dann wird's richtig kurios, denn die holen auch noch seine Ex-Frau mit ins Boot. Es geht um ihren Ex-Gatten. Was hat er denn nun schon wieder? Ja, und Gangster Rosensky will natürlich, dass sie die CD von David beschafft. Unterdessen sperrt sich David weiter gegen den Rat zur Flucht und lockt lieber seinen Erzfeind Hai an, um die CD in das Vieh zu verfüttern. Der früheren Liebe seines Lebens allerdings begegnet er dann später eher schroff, als sie bei ihm ankommt. Hi! Hi! Wie geht's dir? Nett, dich wiederzusehen. Davids Ex-Frau erzählt ihm von den Fiso-Plänen und auch die beiden schmieden dann einen Plan, wie sie insgesamt alle austricksen können. Dieser Plan scheint zu funktionieren, aber Rosenskys Handlanger hat andere Pläne. Er will David nämlich umlegen mit einer Bombe an Bord seines Fischerbootes. Und natürlich taucht auch diesmal wieder der Hai auf und verspeist Davids Ex. Ihr sinnloser Tod geht David sehr an die Nieren, aber es Und wie das ausgeht und ob David da mit oder ohne der CD rauskommt, das müsst ihr euch dann allerdings selber angucken. Ja, ein 88er Hai-Film. Was sind deine Gedanken dazu? Ich habe mich tierisch gefreut, dass es so ein alter Film ist, weil ich stehe total auf diesen 80er Jahre US-Italo-Gangster-Film-Charme. Das erinnerte mich sofort an sämtliche Terence Hill, Bud Spencer-Filme. Ja, spätestens. Exakt. Spätestens bei der Prügelei in der Strandbar am Anfang, wo alle wild um sich wüten und Tisch und Stuhl die besten Waffen sind. Im Hintergrund dabei so jazzige Lounge-Musik. Und diese Prügel-Sounds, die sind so geil. Da muss ich auch direkt mal abschweifen übrigens, weil dieser klassische Backpfeifen-Sound aus diesen 80er-Jahre-Filmen. Ne? Ja. Mein Vater hat mal früher im Film gearbeitet und mir erzählt, wie die gemacht wurden früher. Nämlich haben die ich weiß nicht, ob das stimmt, aber so hat es mir erzählt. Die haben ein großes Stück rohes Fleisch genommen und mit der nackten Hand darauf gehauen. So, patsch. Und da kommt dieser klassische Sound her, wie die sich eine Backpfeife geben. Da musste ich sofort dran denken, weil das natürlich da auch ein Motiv ist. Ja. Also einer sagt irgendwas, hier, der hat geschummelt und alle prügeln sich. Es ist so geil. Na, vor allem, die Schlägerei geht ja damit los. Eigentlich will der Spielleiter dem Schummler ja eine geben. Und der duckt sich aber rechtzeitig weg. Und natürlich kriegt der Typ, der hinter ihm steht, eine Faust ab. Und dann geht das erst richtig rund. Und auf einmal prügelt sich die ganze Kneipe völlig unmotiviert. So, yay, Schlägerei, alles klar, da bin ich am Start. Und das ist sowas von hundertprozentig dieser Italo-Spaghetti-Western. Da bin ich absolut bei dir. Überhaupt auch so dieses ganze, so dieses 80er-Gefühl, was da so durchwabert. Ja? Kein Mensch braucht diese, also für die Story jetzt, diese schöne Frau in dem Camper mit ihrem CB-Funkgerät. Und die muss vor allem auch nicht sagen, hallo, hier ist Luna, es ist 11 Uhr und ich fahre jetzt zum Aquarium. Das ist, bringt überhaupt nichts für die Story. Aber das ist halt irgendwie so ein 80er-Jahre-Ding. Ja, genau, total, das muss halt eben, das ist so der Traum. Im Camper durch die USA fahren mit einem CB-Funkgerät und mit irgendwelchen Leuten quatschen. Super. Und die Mucke und die Autos und alles. Also wenn eine spannende Szene kommt, dieses ja, genau. Das ist so geil. Das ist so original Terence Hill. Herrlich. Das ist echt das Element, was ich stark gefeiert habe an dem Film. Ja. Wirklich. Was ich auch mochte, sind ganz viele von diesen High-Szenen, wo ich sozusagen außerhalb des Bildes vor meinem geistigen Auge diesen so einen Taucher sehe, der mit dieser Plastik-Hai-Attrappe irgendwie so rumwackeln muss. Ja. So, und die so irgendwie dagegen stupst. Und irgendjemand sagt, verdammt nochmal, Ray, gib dir mehr Mühe. Sei aggressiver oder irgend sowas. Das fand ich auch ziemlich cool. Und natürlich die Sterbeszene von James. Das war so mit die am schlechtesten gespielte Szene. Ja. Denn er muss ja, also er liegt ja nicht nur im Sterben, übrigens völlig unverletzt, ja. Also es gibt keinen Grund eigentlich, dass er jetzt. Keine Wunde, so, gar nichts. Aber er liegt da auf dem Bett und er muss aber noch so viel sagen. Er muss seinem Bruder noch so viel mitgeben. Sei vorsichtig. Und, genau. Denn ich habe 2 Millionen im Wasserflugzeug auf dem Grund des Meeres. Und zwar, wenn du am Riff hinten links abbiegst und dann unten unter der großen Muschel. Also der erzählt und erzählt dafür, dass es ihm so dreckig geht. Und ich soll von Mutti grüßen. Genau, richtig. Sie fragt, ob du ihre Post bekommen hast. Du antwortest nie. Ja, also unglaublich schlecht gespielt. Von beiden aber ja auch. Also David ist ja da an der Stelle keinen Deut besser. Muss man ja fairerweise auch mal sagen. Höchst unemotional an der Stelle. Richtig. Ich meine, sein Bruder stirbt. Boah, verhext. Na okay, das funktioniert im Podcast jetzt nicht so gut. Darfst weiterreden, Benni. Die Todesszene der Ex-Frau nachher ist aber auch Oscar-reif. Ja. Also sie wird vom Hai gefressen, aber das ist so eine klassische Zwei-Schnitt-Szene. Also man sieht immer den Hai, dann sie und dann muss man sich den Rest dazu denken. Genau. Und dann wieder den Hai und dann wieder sie. Genau, dann ist es wasserrot und dann sieht man David schreien, nein, und dann sie, nein. Und dann wieder ihn, nein, und den Hai. Und der Hai macht auch total komische Geräusche. Vorbei. Das ist mir gleich bei dem ersten Aufeinandertreffen des Hais mit Menschen aufgefallen. Heutzutage in modernen Hai-Filmen, da knurrt der Hai wie so ein hungriger Löwe. So, ne? Und hier ist es halt mehr so ein oder so, das ist mehr so Walgesangartig, was da aus dem Hai offenbar rauskommt. Aber vielleicht ist es auch realistischer, wir wissen es ja nicht. Ich habe keine Ahnung, wie Haie so ein krummelnder Bär ist es auf jeden Fall nicht. Nee. Oder? Also was ich mir höchstens vorstellen kann, wenn so ein Hai aus dem Wasser auftaucht und nach irgendwas schnappt, dass dann vielleicht irgendwie ein bisschen Luft durch den Hai durchströmt und dass dann irgendwie so eine Art rülpsendes Geräusch entstehen könnte. Das ist aber das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Ich weiß es einfach nicht. Also wenn das jemand weiß, wie Haie machen, wenn sie unter Wasser Beute wittern, ob sie dann rühren und grummeln, bitte einfach mal Bescheid sagen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Tja, keine Ahnung. Vor allem, ja, sie atmen ja nicht durch den Mund, also ja, ich weiß nicht, wie viel Luft da rein und raus geht. Ne? Ja. Wir wissen ja auch, dass Haie ersticken, wenn man sie festhält. Naja, wenn sie sich nicht bewegen, dann ersticken sie tatsächlich. Da muss ja schon Wasser durchfließen durch die Kiemen. Aber in dem Fall ging es ja bei Shark Week darum, den Hai an der Schwanzflosse zu packen und rückwärts zu ziehen. Ja, richtig. Dann sterben sie. Mit den bloßen Händen. Ja, mit den bloßen Händen. Das ist das. Kann man dem du hattest gerade eben noch dieses Gummipuppen-Gedöns angesprochen. Es ist natürlich geschuldet der Tatsache, dass der Film uralt ist. Ne? Da gab es natürlich keine CGI-Effekte oder sonst was. Oder irgendwelche Animationen, keine Ahnung. Man ist halt auf Filmmaterial von echten Haien angewiesen oder halt diese Gummipuppen. Und du siehst immer genau, wann es ein echter Hai war und wann eine Gummipuppe. Also die Flosse zum Beispiel, die ist, glaube ich, nie echt. Nee. Und es ist natürlich auch, also das sagt, David schreit ja den Hai irgendwann auch mal an vom Strand aus. Verschwinde! Du hängst bald an meinem Haken, ein Auge. Also offenbar hat der Hai nur ein Auge. Ja. Aber immer dann, wenn es ein echter Hai ist, dann sieht man beide. Hat er beide noch intakt. Und nur bei der Gummipuppen-Variante ist dann auch tatsächlich ein Auge weg. Finde ich natürlich auch gut, dass sie jetzt nicht irgendwie von so einem echten Hai ein Auge entsorgt haben. Nee, richtig. Ne? Aber dieses ganze hilflose, also vom Animationsstandpunkt hilflose, ergibt dem Ganzen auch nochmal so einen extra Charme. Das auf jeden passt Fall. So, passt dazu. Und man, wenn der Hai schneller sein muss, dann wird der Film halt schneller vorgespult. So. So. Ne? Genau. So wird's gemacht. Also, genau, richtig. So haben wir es damals gemacht. Wie das geht. Ja. Wobei das heutzutage immer noch machen teilweise. Ja, genau. Ein ganz fantastischer Film, der unfassbar unterhaltsam ist und von einer sehr merkwürdigen Beziehung zwischen Mensch und Bestie lebt. Shark, Stunde der Entscheidung. Hammer. Aber ich finde auch wieder sehr wenig Hai-lastig. Also, das stimmt, es ist kein, also nicht vordergründig ein Hai-Film. Obwohl er grundsätzlich eine ganze Menge Elemente hat. Hölzerne Handlung, Bikini-Babes, Hai, ja. Aber es reicht halt noch nicht. Und ja, das Motiv Bikini-Babe, gut, dass du es ansprichst, gab es ja auch damals schon, aber waren halt andere Bikinis, ne? Genau. Und um genau zu sein, mitunter auch mal gar keine. Genau, die Bikini-Babes in diesem Film sind eigentlich Bikini-Unterteil-Babes, weil am Pool verhält sich die Dame von heute ja oben ohne, wie wir gesehen haben. So. Kann man ja auch mal. Hüllenlos. Also, wir könnten noch die Parallele zum Shark Killer erwähnen, nämlich dieses Motiv von dem gefressenen Beweismaterial. Stimmt. Das ist ja so, erinnerte mich so ein bisschen an Shark Killer, wo ja irgendwelche Diamanten oder so gefuttert wurden. Und auch dieses sehr storylastige ist dabei auch bei Shark Killer so, dass es sehr auf die Story beachtet ist und nicht so auf den Hai. Eben mehr ein Krimi als ein Hai-Film. Ja, Krimi. Also so spannend ist der eben auch nicht der Film. Ja, vielleicht fanden die Leute das damals total spannend. Es ist auch mal schön zu sehen, so einen alten Schinken einfach mal anzugucken, weil du ein ganz anderes Verständnis auf einmal dafür bekommst, wie sehr sich Film weiterentwickelt hat. Ja, also auf jeden Fall. Heute würde man ja so langsame Schnitte überhaupt gar nicht mehr machen. Und ich glaube, das war damals schon revolutionär schnell. Ja, auf jeden. Und mega actionreich. Und was ich noch mitgenommen habe übrigens, sehe ich gerade in meinen Notizen, wir erkennen auch hier wieder, was in den 80er Jahren irgendwie in jedem Film so ist. Bösewichte haben ein Schnurrbart. Ja. Es ist so. Die Bösewichte haben ein Schnurrbart. Und das sind mit Abstand die schönsten Schnurrbärte der Hai-Filmgeschichte. großartige Exemplare. Der Oberboss zum Beispiel. Ganz Hammer. Wunderbar geschwungen. Schnurrbart. Das ist mir so. Solche Sachen fallen mir halt immer auf. Oh ja, ja. Bösewicht, Schnurrbart. Oder du siehst einen Schnurrbart, das muss der Bösewicht sein. Dazu noch am besten Lockenkopf und viele Brusthaare. Das ist er. Ja. Aber sonst habe ich auch nichts mehr zu dem Film. Okay. Außer dann einer ausdrücklichen Empfehlung. Wie immer. Ja, das ist ja wohl klar. Dann kommen wir zum neuesten Film. Zum allerneuesten. Ich glaube, aktueller könnten wir gerade nicht sein. Schwierig. Wir machen weiter mit Three-Headed Shark Attack, dem designierten Nachfolger von Two-Headed Shark Attack. Und da kriegen wir jetzt von Jörn natürlich den Klappentext erstmal vorgelesen. Eine sommerliche Kreuzfahrt droht in einem fürchterlichen Blutbad zu enden. Ein aus einer Forschungsstation entkommender, dreiköpfiger Riesenhai fühlt sich bedroht und attackiert das Kreuzfahrtschiff. Einzig der erfahrene Großwildjäger Mike Burns stellt sich der Fressmaschine in den Weg. Doch das Monster mit seinen rasiermesserscharfen Zähnen scheint unaufhaltsam zu sein und frisst sich seinen Weg durch das Schiff, um alle Passagiere zu killen. Ausnahmsweise mal ganz untypisch ist der Klappentext nicht annähernd das, was passiert. Da gehe ich aber noch mal drauf ein gleich. Ich fange erstmal vorne an. Das Intro bietet mal wieder eine Teenager-Party am Strand, bei der es offensichtlich primär darum geht zu trinken und darum, wer wann, wo, mit wem mal kurz um die Ecke geht. Bikini-Babes en masse sind natürlich die logische Konsequenz daraus. Als aufgrund einer Wette, deren Wetteinsatz natürlich Nacktbaden ist, die ersten Teenies ins Wasser gehen, nimmt der Spaß jedoch ein jähes Ende, denn sie werden attackiert von einem dreiköpfigen Hai. Unterdessen kommt Praktikantin Maggie bei Professor Thomas und Dr. Nelson auf der Unterwasserforschungsstation Persephone an. Gleichzeitig wird eine Gruppe Aktivisten auf der Station begrüßt, unter ihnen der junge Greg, der Praktikantin Maggie noch aus Schulzeiten kennt. Die Station erforscht den Einfluss von menschlichem Müll, insbesondere Plastik, auf das Meer und hier insbesondere auf deren Bewohner. Einige Tiere neigen zu bislang unbekannten Mutationen durch Müllkonsum. Also, ich begrüße Sie an einer der weltbesten Forschungsstationen. Die Persephone ermöglicht uns hier einzigartige Studien. Auf dieser Insel liegt die Station direkt an einem riesigen Müllstrudel. Oder wir sagen auch Meeresdriftströme aufgrund der Menge des Plastikmülls. Es gibt noch kleinere Inseln, die rund um die Station verstreut liegen. Sie werden für unsere Operationen an der Meeresoberfläche genutzt. Es ist die einzige Forschungsstation, in der wir den hohen Feinheitsgrad des durch Sonne und Wellen pulverisierten Plastiks und die Schädigung verschiedener Meeresbewohner sowie des Planktons umfassend untersuchen können. Daher freuen wir uns sehr, dass sich EarthPact für unsere Studien interessiert. Und ich denke, Sie erhalten hier alle wichtigen Informationen. Als einige der Forschungsexemplare unruhig reagieren, erkennen die Forscher, dass sich ein großes Raubtier nähert. Die komplette Gruppe an mutmaßlichen Hauptpersonen sieht, dass dies der dreiköpfige Riesenhai ist, der nach einem kurzen Appetithappen in Form eines Zivilisten sich auf die Station stürzt und sie dem Meeresboden gleichmacht. Kleines Highlight währenddessen ist definitiv der Tod des Mitarbeiters, der von unten durch die Toilette aufgefressen wird. Großartig. Unsere vermeintlichen Helden überleben das Unglück zum größten Teil und versuchen sich nun in Sicherheit zu bringen. Professor Thomas opfert sich als... Prost. Professor Thomas opfert sich als menschliches Ablenkungsmanöver, sodass alle anderen mit einem vor Anker liegenden Boot entkommen können. Über Funk versuchen sie, Hilfe herbeizuholen, da der Hai auf ein Boot voller Menschen zusteuert. Mayday! Küstenwache! Küstenwache, bitte! Hier ist Max Burns. Du bist auf der falschen Frequenz. Du hast ein Fischerboot erreicht. Das ist egal, wir brauchen dringend Hilfe, egal von wem. Wir kommen von der Persephone-Forschungsstation in der Nähe des Müllstrudels. Die Station ist zerstört, die meisten sind tot. Kannst du uns helfen? Ganz langsam, was meinst du mit zerstört? Over. Mein Name ist Brian Bennett. Ich bin hier auf dem kleinen Transportboot PS-001. Die Station wurde angegriffen. Von einem großen, dreiköpfigen Hai. Er hat die Station zerstört und fast alle sind tot. Weißt du was? Ich habe schon bessere Witze gehört. Over. Hör zu, Mann, ich weiß, wie sich das anhört. Aber es ist ein riesiger, dreiköpfiger Hai. Er hat die Station angegriffen und fast alle umgebracht. Ein dreiköpfiger Hai? Was hast du denn geraucht, Kleiner? Ich weiß nicht, was du da gesehen hast. Meine Freunde, sie sind tot, Mann. Sie sind tot. Du solltest sofort irgendjemanden anpeilen. Schiffe, die Marine, mir ganz egal. Kommt irgendwie Hilfe an, weil das Ding jetzt direkt hinter uns ist. Warte, warte, wo ist er? Es ist abgetaucht. Da drüben. Oh nein. Er geht direkt auf das Boot zu. Auf besagtem Boot, welches übrigens im Klappentext als Kreuzfahrtschiff tituliert wird, aber eigentlich nur so ein Mississippi-Raddampfer ist, befinden sich ein Haufen halbnackter Ahnungsloser auf Partyreise. Die Gruppe der Wissenschaftler beeilt sich, um zu Hilfe zu kommen, doch der Hai hat das Buffet schon eröffnet. Vor Ort versuchen die Überlebenden der ersten Angriffsattacke bei sinkendem Schiff sich gegenseitig zu helfen. Blutüberströmte Bikini-Babes werden notdürftig versorgt. Es ist herrlich. Das Schiff wird kurz vor Untergang evakuiert. Mitstreiter Ryan bleibt jedoch zurück, um den Helden für alle zu spielen. Hey, gib mir die Axt. Gib sie mir. Was hast du vor? Du gibst gute Acht auf sie, ja? Viel Glück. Leute, wir müssen jetzt los. Macht schon! Greg, was ist da oben los? Was ist mit Ryan? Was soll das werden? Was hat er denn vor? Stanley, wirf den Motor an. Alles klar. Hier kommen wir zu einer fantastischen Szene, in der Ryan in Zeitlupe vom Boot auf den schwimmenden Hai springt, eine Axt in seine Flosse hämmert, dort hängen bleibt und anschließend auf dem Hai stehend diesen reitet, als wäre er ein paar Wasserskier. Die Aktion sieht super aus, bleibt jedoch komplett nutzlos, denn Ryan wird dann doch recht zügig verspeist. In darauffolgender Fluchtszene kommt endlich, nach meinem Geschmack viel zu spät, der vermeintliche Held, also der Typ, der auf dem Klappentext so groß angekündigt wird, Mike, gespielt von Danny Trejo, hinzu. Er und seine beiden bewaffneten Kumpanen eröffnen sofort das Feuer auf das Monster, welches sich schnell an den ballernden Statisten bedient und dann in den 1-gegen-1-Kampf mit Mike geht. Als dessen Pistole leer ist, bedient er sich einer, Achtung, Machete. Natürlich tut er das. Es ist ja auch Danny Trejo. Und er schlägt dem Biest den Kopf ab. Hurra, der Hai ist tot. Man möchte schon in Gedanken mit diesem epischen Ende mit dem Film abschließen, als Mike während seines heldenhaften, in Zeitlupe abgespielten Siegesmarsch vom Boot auf die nächste Insel plötzlich wie aus dem Nichts von dem dreiköpfigen Monster verspeist wird. Der Aufschrei ist groß und wie wir von einem bislang unbekannten Überlebenden auf dieser Insel erfahren, hat der Hai noch eine ganz andere Eigenschaft. Das Mistvieh kann so weit aus dem Wasser raus und so einen Schaden verursachen? Sieht doch ganz so aus, als ob es das könnte, oder? Dieses degenerierte Mistviech kommt überall hin. Und wie kann man das verhindern, verdammt? Okay, das Einzige, was wir bisher sicher wissen, ist, dass er nicht allzu lange an Land bleiben kann. Und wie Dr. Thomas uns das beschrieben hat, braucht der Hai schadstoffreiches Wasser zum Überleben. Und dass er mit Sicherheit von jeder Art Verschmutzung angezogen wird. So ist es. Es gibt noch eine Sache, die wir sicher wissen. Verliert er einen der drei Köpfe, wachsen gleich drei neue nach. Ja. Wie bei so einer verdammten Hydra. Five-Headed Shark Attack. Es kann nicht besser werden. Mit zwei Booten fliehen die sechs restlichen Überlebenden vor der Insel und fliehen vor dem inzwischen noch größer mutierten Monster. Als eins der Boote dem Hai zum Opfer fällt, schmieden die restlichen drei Helden, Greg, Maggie und das tapfere Muskelpaket Stanley, gespielt von dem Wrestler Rob Van Dam, einen Plan, der den Hai endgültig zur Strecke bringen soll. Ob diese Idee jedoch gelingt und wer eigentlich noch überlebt, werden wir natürlich wieder nicht verraten. Jedoch so viel sei gesagt, das wirkliche Ende ist deutlich unspektakulärer als das erste Ende. Ja, so, das war glaube ich recht lang, aber wie fandst du es denn? Ich muss sagen, also ich schwanke immer noch so ein bisschen zwischen ja, ganz okay und einer nicht unerheblichen Enttäuschung. Denn ich fand einfach den Two-Headed Shark Attack insofern cooler, als sie da wirklich mit einem zweiköpfigen Hai gearbeitet haben, der so ins Wasser geplanscht wurde. Ich habe das eben schon bei Stunde der Entscheidung gesagt. Mit dem Plastikhai, das ist eigentlich gar nicht so doof. Und hier ist halt der Hai einmal voll animiert. Sieht auch gar nicht schlecht aus, muss man auch mal sagen. Das ist also eine CGI, die ganz okay ist. Geht voll. Aber es ist halt irgendwie, es kommt irgendwie kein richtiges, irgendwie fehlt mir da was, muss ich sagen. Und ja. Also grundsätzlich top unterhaltsamer Film auf jeden Fall. Ich weiß, was du meinst. Ja. Es ist so ein bisschen, es kommt nie so dieser Höhepunkt, ne? Ja, richtig. Das ist das, was fehlt. Es spielt sich einfach nur alles ab. Und es ist auch keiner verwundert, dass dann ein dreiköpfiger Hai durch die Gegend schwimmt. Naja, es ist natürlich, also das muss man sagen, es wird ja, also es ist ja eine flammende Anklage gegen Umweltverschmutzung ganz durch groß, den Menschen. Ja. Also richtig lange, das erste Drittel besteht im Prinzip nur daraus zu erzählen, wie scheiße wir Menschen sind, dass wir den Müll ins Meer schütten und was das alles für schlimme Folgen hat. Und während des Films muss man auch sagen, der Hai frisst immer mal wieder irgendwelche Dosen aus dem Meer. Das ist einfach ein Umweltschutzhai. Ja. Der sich des Meeresmülls dann höchstpersönlich annimmt. Der Misunderstood Shark, ja. Genau, richtig. Das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Also Umweltverschmutzung ist ein ganz großes Thema da. Der böse, böse Mensch. Durch weggeworfene Dosen ins Meer können auch dreiköpfige Haie entstehen. Ja. Da müssen wir mit rechnen. Das stimmt. Und übrigens, dieser Typ auf der Insel, der ist so unbekannt, ist der gar nicht. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das der Typ, der als erstes ins Wasser springt. Ganz am Anfang. Und der klammert sich ja an der Boje fest. Der ist der Einzige von dieser Party, der nicht gefressen wird. Und der rettet sich auf die Insel und wird dann später gefressen. Sag dir, woran das liegt, dass ich dachte, der wäre unbekannt. Die erste Hälfte des Films mittags und die zweite abends geguckt. Ich musste zum Basketball, ich hatte noch ein Punktspiel, da musste ich auf Pause drücken. Ja, hilft nichts. Und dann dachte ich so, hä, wer ist das denn? Ging mir aber auch so, ich habe den Film am Stück geguckt und ich musste auch hart überlegen, woher ich den Typen kenne. Also das ist jetzt... ich dachte halt, der wäre auf dieser Insel, so mehr oder weniger Urlauber und der Hai ist halt da raufgesprungen zwischendurch. Er ist ja auch mal weg zwischendurch, der Hai. Und dann dachte ich, ist der mal raufgesprungen, hat sich da bedient, so. Aber war anscheinend nicht so. Tja. Ansonsten, ja, halt so die Klassiker, die in so einem Film einfach nicht fehlen dürfen. Ne? Der eine Zivilist, der den Hai im Wasser schwimmen sieht, von so einem Aussichtsturm aus, rennt runter zum Strand, geht ins Wasser, weil er denkt, das ist ein Wal und er kann mit dem spielen, steht so bis zum Knie, bis zur Hüfte im Wasser und dann kommt der Hai an, springt senkrecht aus dem Wasser, das heißt, er muss von sehr weit unten Anlauf genommen haben, springt so ungefähr 10 Meter hoch und im senkrecht wieder eintauchen, schnappt sich einer der Köpfe diesen Typen. Ja. Also so tief wie das Wasser an der Stelle war für den Menschen, müsste es ja eigentlich auch für den Hai sein. Und das heißt, er hätte eigentlich senkrecht stecken bleiben müssen. Und sich mindestens ein Genick brechen. Ich weiß nicht, ob Knorpelfische sich das Genick brechen können. Aber ich frage mich welcher dieser drei Köpfe eigentlich die Entscheidung trifft. Ja, genau, richtig. Oder der nachher fünf Köpfe. Auch, ja, die sind sich ja auch nicht so ganz grün, die drei Köpfe. Nee, gar nicht. Und ach genau, mit den fünf Köpfen, das habe ich überhaupt nicht geschnallt am Anfang. Da ist dieser Hai mit einem Kopf zu wenig, der ist auf dem Boot mehr oder weniger aufgespießt und Machete kommt an Land und auf einmal zuckt der ganze Kram dann noch und Machete ist tot. Und alle sagen, ja, wie wir jetzt wissen, wachsen dem Hai für jeden abgeschlagenen Kopf drei neue nach. Ja. Und ich denke so, what? Was? Wer wächst wem? Wo? Wie? Das habe ich also in der kurzen Sequenz nicht Es wird tatsächlich sehr kurz nur erwähnt. Also man sieht die drei neuen Köpfe ja dann später. Die sehen auch ausgesprochen eklig aus. Babyköpfe, ja. Ja, aber das ist es dann halt auch. Also ist der wahrscheinlich ursprünglich auch ein einköpfiger Hai, dem der Kopf abgeschlagen wird. Und dann waren da drei. Ist möglich. Ne? Gehe ich mal von aus. Ist möglich, ja, ja. Und das würde auch seinen Hass auf Menschen erklären. Ja, wobei die drei Köpfe ja eigentlich durch die Umwelt gekommen sind, angeblich. Ja? Das ist eben, vielleicht ist aber auch die Mutation nur diese drei, ne, diese nachwachsende Kopfgeschichte. Und irgendjemand hat ihn dann, hat gedacht, er kann ihn damit unschädlich machen. Ist schon eine Lücke im Film. Also, ich glaube, dass sie eigentlich das Ding beenden wollten und dann gemerkt haben, wir sind erst bei 50 Minuten. Ja. Und dann, ach, weißt du was, dem wachsen drei neue nach. Genau, komm, scheiß drauf. Wir haben noch ein bisschen Budget im CGI-Topf. Weil, ganz ehrlich, wir haben uns doch ja wochenlang auf diesen Film gefreut und auch, ja, auch darauf, dass hier Machete damit spielt und dann kriegt der Typ wirklich maximal 5 Minuten Screentime und kommt erst am Ende nicht, aber an seinem Ende kurz vor, macht kurz den Helden, kriegt eine Zeitlupe-Aufnahme und dann stirbt er. Und das ist doch total ätzend. Also, und keiner redet am Anfang von dem bekannten Wrestler Rob Van Dam, der aber eigentlich die ganze Zeit den Helden markiert. Der macht wirklich den ganzen Scheiß. Also der ist wirklich gut. Der ist der Held. Er ist und der andererseits, Held. Ich muss aber auch sagen, ich war von der Rolle von Danny Trejo auch insofern enttäuscht, als ich halt denke, auch nach wie vor, der ist halt der geborene Bösewicht mit dieser Visage, die er hat, ist er halt einfach, der muss auf den Bösewicht besetzt sein. Und ich habe den halt auch in meiner Vorstellung so gesehen, ne? Das ist halt, dass ich dachte, na, da hängt da irgendwie die Mafia mit drin oder irgendein skrupelloser Geschäftemacher und das ist Danny Trejo. Und tatsächlich ist er halt einer von den Guten, der sofort ankommt und sagt, ja, klar, man, hier, wir ziehen unsere versteckten Knarren aus dem Bootskasten und ballern auf den Hai. Und dann halt auch nur so kurz. Also das finde ich dann auch sehr schade. Ja. Und vielleicht hat er aber auch nur einen Drehtag. Und ja, wieder so eine Budgetfrage. Aber auf dem Klappentext wird er ja groß angekündigt. Als der erfahrene Großwildjäger. Kommt im Film auch so überhaupt nicht raus. Also da sieht er, der ist halt mit seinen Jungs auf dem Angeltrip. Wenn das ein Großwildjäger ist, dann hatte er gerade Freizeit. Ja, und vor allem, als der Hai ihm da auf dem Boot liegt und er versucht so nur ganz verzweifelt zu schießen, irgendwann klick, klick, klick und sein Gesichtsausdruck ist so, scheiße, was mache ich jetzt? Ja. Dann holt er die Machete raus, killt ihn und alles ist gut für ihn. Ja. Aber irgendwie so nur richtig für den Moment. Erfahren sieht er da wirklich nicht aus. Nee, muss man fairerweise sagen. Und dazu kommen noch, also hat er auch welche von, diese ganzen Szenen, es gibt ja so viele Szenen von verdutzten Gesichtern, die irgendwo hingucken und da hat er auch mehrere von, einer davon ist sogar auf der DVD drauf. Das hat mich richtig genervt, so diese ganzen Szenen von glotzenden Leuten, denen der Regisseur ein Schild hochhält, hier ist ein Hai. Genau. Mach mal noch ein paar Schnittbilder, wir müssen noch ein paar Nahen haben von Gesichtern. Kümmert okay, sich der Chef. Praktikant drum. Gemacht. Ja, so ähnlich, genau. Und was mich auch richtig gestört hat, wie oft man den Meeresboden sieht, als Synonym für den sich nähernden Hai. Ja. Immer wieder. So. Naja, also sie recyceln natürlich auch wieder sehr viele Einstellungen. Ja, ne? Also klar. Die Meeresbodeneinstellung ist halt auch immer die gleiche. Musst du mal drauf achten. Und auch wenn der Hai so angeschwommen kommt und eine Linkskurve dreht, und dann von unten gezeigt wird, ist auch eigentlich immer sehr ähnlich. Ja. Also da haben sie sich nicht allzu viel Variationen von machen lassen. Es ist halt natürlich wie immer ein Billigfilm, klar. Richtig. Aber einer. Und ich finde nach wie vor, also er ist cool, ohne Frage, aber im Vergleich würde ich immer Two-Headed Shark Attack vorziehen. Auf jeden Fall. Ja. Da war das auch noch neuer mit den mehreren Köpfen. Das stimmt. Und ich hatte das Gefühl, dass es gar nicht so dramatisch hier, ob der jetzt drei Köpfe hat oder nicht, ist halt ein Bösewicht so. Aber so richtig genutzt wird das nicht. Außer in den Szenen, wo zufälligerweise immer genau drei Leute nebeneinander stehen. Das haben wir mehrmals. Ja, komisch. Wo alle drei gleichzeitig verspeist werden. Das finde ich mal ganz lustig. Aber jetzt auch nicht zwingend notwendig. Also diese drei Köpfe sind eigentlich nur ein Aufhänger, um was Neues zu machen. Also das ist nicht so, dass sie das groß ausnutzen, finde ich. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ja. Also das ist, da hast du vollkommen recht. Aber also unterhaltsam ist er auf jeden Fall, so ist es nicht. Ja. Aber man hat halt so hohe Erwartungen und dann ist es so ein bisschen... Das ist das. Wir sind vielleicht einfach auch mit zu hohen Erwartungen reingegangen. Ja. Es ist halt leider, muss man sagen, ein mittelmäßiger Film. Apropos hohe Erwartung. Ich habe mir endlich einen DVD-Player gekauft. Das ist ja irre. Und habe also jetzt zum ersten Mal tatsächlich so einen Film auf einen DVD-Player geguckt und nicht nur am Rechner. Ja. Und ich weiß nicht, wie es bei deinem Exemplar ist oder ob mein DVD-Player irgendwie zu alt ist, weil es ist ein gebrauchtes Exemplar, aber auf der DVD gibt es keine Kapitel. Also ich habe ja in zwei Teilen geguckt, wie gesagt, und dann wollte ich den abends wieder anmachen und dachte, geh mal auf Kapitelübersicht, gibt's nicht. Ja, das stimmt. Na gut, dann klicke ich auf Start und dann drücke ich ein Kapitel vor, also diesen Skip-Button, und dann bin ich plötzlich mitten im Film, mitten in der Szene. Ja, das hast du häufig. Sehr professionell, muss ich sagen. Ja, also wirklich. Ja. Das ist ganz häufig, das kenne ich auch. Ja, also das ist nichts Ungewöhnliches bei Heilfilmen. Es ist eben nicht so, dass du wie bei großen Produktionen da mehrere Kapitel hast, die irgendwie sinnvoll voneinander abgeteilt sind, sondern da ist eben, ja, mal sind es irgendwie, ist der Film in drei Kapitel unterteilt, die völlig willkürlich sind. Das war auch bei hier 90210 Beverly Hills Shark Attack. Da wundert mich das aber auch wirklich nicht. Ja, genau. Also das hast du aber ganz häufig. Finde ich nervig. Und mein Computer liest die irgendwie nicht, die DVD. Ich wollte vorhin schon mal die Sound-Ausschnitte rausholen, ging auch nicht. Ja. Aber es könnte auch an meinem Rechner liegen, ich weiß es nicht so genau. Ja. Auf jeden Fall, naja, aber das Produkt an sich sieht auf jeden Fall gar nicht so schlecht aus, finde ich. So die DVD ist ganz nett hergemacht. Da sind sogar Szenen drauf, die tatsächlich vorkommen. Genau. Das haben wir auch nicht. Ich finde auch, also mal, ist auch mal schön, ein Gag-Reel zu haben. Ja, stimmt. Also, das ist jetzt nicht so wahnsinnig witzig. Abgesehen vom Film selber. Weil sich nämlich die weibliche Hauptrolle, deren Namen ich nicht aussprechen kann. Im Film heißt sie Maggie. Die kann sich offensichtlich ihren Text echt schlecht merken und flucht ständig wie ein Kesselflicker, wenn sie irgendeinen Satz vergessen hat. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr witzig. Habe ich noch nicht gesehen, muss ich gestehen. Ja, lohnt sich. Glaube ich, also mache ich da noch. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, abgesehen davon, dass der Hai ja eigentlich ganz gut animiert ist, wie du ja schon gesagt hast. Ich finde, der ist unheimlich langsam. Kann das sein? Ja. Oder sind wir da verwöhnt von den ganzen Megalodons, die innerhalb von einem halben Tag oder einer halben Minute von Mexiko nach San Francisco schwimmen? Auf jeden Fall ist er... Nee, ich glaube nicht. Das ist, der ist sehr, sehr behäbig. Ja. Sehr behäbig in seiner Schwimmkraft. Muss er darauf achten. Tja, aber sonst habe ich nichts mehr. Ja, dann gucken wir doch mal gemütlich auf die Shark News. Da haben wir ja auch diesmal einiges. Wir hatten ja, also ich zumindest, immer noch so ein bisschen darauf gehofft, dass am 21.10.2015, dem Back to the Future Day, der Weiße Hai 19 rauskommt. Aber wir wurden leider enttäuscht. Zumal Universal ja noch im Oktober einen Fake-Trailer rausgebracht hat. Weiß nicht, ob du den gesehen hast. Habe ich echt verpasst. Es ist dann halt so ein Trailer für Der Weiße Hai 19 in Anlehnung auf Back to the Future, in dem auf die vergangenen 18 Teile zurückgeblickt wurde. Das ist großartig. Klar ist Jaws, also Der Weiße Hai, heißt auf Englisch Jaws, Jaws 19. Auch wenn das kein High-Trash ist, also für uns gar nicht in Frage kommt, ist es trotzdem sehr sehenswert. Und ich habe mich, als ich das gesehen habe, gefragt, warum wir das nicht letzte Folge besprochen haben. Aber weil da gab es diesen Trailer schon. Aber auf jeden Fall am 21.10.2015 kam nichts. Sehr traurig. Nichtsdestotrotz ist dieser Trailer zu Jaws 1 bis 18 sehr cool. Dann habe ich was gefunden, und zwar auf Facebook. Da hat nämlich Oliver Schläferts Kalkofe zumindest ganz kurz über seinen Gastauftritt bei Sky Sharks geschrieben. Das ist ja auch einer dieser Filme, auf die wir uns seit Monaten freuen, auch wenn der erst, ich glaube, 2017 rauskommt. Da werden wir noch so lange drauf freuen dürfen, ja. Ja, genau. Es geht um fliegende Haie, die von Zombie-Nazis geritten werden. Und allein das ist für mich auch nach wie vor ein Grund, mich tierisch über den Film zu freuen. Ich auch. Und wir machen natürlich auch einen Link rein in unsere Shownotes, dass ihr an diesem kleinen Gastauftritt von Oliver Kalkofe da am Set auch was habt. Er hat auch Bilder hochgeladen direkt. Also, na, umso besser. Ja. Dann haben wir noch was aus dem alltäglichen Leben. Man liest ja häufiger, wie selten eigentlich Haie wirklich Menschen attackieren und noch viel seltener töten. Jetzt haben wir sogar gelesen, dass ein Hai einem Menschen sogar gewissermaßen das Leben gerettet hat. Also so weit ist es schon gekommen. Der Mann wurde in den USA im Wasser zwar von einem Hai attackiert, doch während der anschließenden Untersuchung, also er hat es überlebt natürlich, und während der anschließenden Untersuchung im Krankenhaus konnten die Ärzte bei ihm einen Tumor an einer der Nieren feststellen, den sie dann umgehend behandeln und sogar erfolgreich entfernen konnten. Heißt, der Typ ist ins Krankenhaus gekommen, weil ein Hai ihn gebissen hat und dadurch lebt er jetzt noch. Nicht schlecht. Muss man sich mal vorstellen. Das finde ich ziemlich cool. Gibt's auch einen Link zu, tun wir auch rein. Ja. Und dann haben wir noch eine, bevor wir zu den wirklich krassen News kommen, haben wir noch eine Podcast-Empfehlung, nämlich die Kollegen von Hoaxilla. Das ist ein Podcast, bei dem es um Urban Legends und sowas geht. Die haben dem Megalodon eine ganze Folge gewidmet. Darin nehmen sie mehrere Fake-Dokumentationen vom Discovery Channel über den Megalodon auseinander. Dieses Vieh treibt angeblich vor der südafrikanischen Küste sein Unwesen. Natürlich machen sie das unter völliger Verkennung der Faktenlage, wie wir sie hier aus mehrfach besprochenen Filmen kennen. Eine hörenswerte Episode, völlig richtig, aber halt dieses ganze Wissenschaftliche, was sie sich auf die Fahnen schreiben, Entschuldigung, das ist Bullshit, wenn sie einfach die Fakten nicht anerkennen. Würden sie einmal zuhören, dann wüssten sie es besser. Ja, eben. So, weißt du, einmal irgendwie Mega Shark versus Giant Octopus gucken und du weißt doch Bescheid. Klar. Ach, na gut. Spaß beiseite, also das, schönen Gruß. Ja. Genau. Aber wir wissen es halt besser. Absolut. Kommen wir zu einem Aufschrei. Achtung, Schnäppchenjäger, aufgepasst. Ich bin nämlich bei Amazon über eine DVD-Box gestolpert. Beziehungsweise dank dieser andere Nutzer haben gekauft oder sie interessieren sich doch bestimmt für XY-Empfehlung, bin ich darüber gestolpert worden. Sie trägt den schwungvollen Namen Sharkbox XXL und enthält drei DVDs mit den Filmen, Achtung, festhalten, Sharknado 1, Ghost Shark, Two-Headed Shark Attack, Jurassic Shark 1 bis 3 und Mega Shark vs. Mecha Shark, sowie den Dokufilm Haie, tödlich und schnell, und dann noch obendrauf 5 Episoden der Reihe Der Hai, der Schrecken der Meere. Unglaublich, da kriegt man mal eine volle Ladung Hai, teilweise Hai-Trash, teilweise Doku, ist ja auch mal ganz interessant. Der gibt's schon seit über einem Jahr im Handel, aber ich habe den jetzt halt gerade erst entdeckt. Und was mich halt besonders angelockt hat, war der Preis von gerade mal 7,99 €. Das ist ja unglaublich. Oh mein Gott. 7,99 €? Jetzt zuschlagen. Blöd, wer da nicht zuschlägt. Also den Link, genau, hau ich auch raus. Da war ich doch von den Socken gehauen, muss ich sagen. Ja. Könnt ihr mit einem Klick kaufen bei uns auf highalarm-podcast.de in den Shownotes zu dieser Episode. Kann man allerdings, ich glaube, wenn ich diese Amazon-Werbelinks einfüge, dann kann man die nur sehen, wenn man den Adblocker deaktiviert hat. Da müssen wir nochmal gucken. Oh, Achtung, Achtung, Moment. Na, ich habe gerade draufgeklickt, es sind nur noch 7,92 €. Alter! Hör auf! Du machst mich fertig. Und es gibt sogar den neuen ab 6,99 Link. Jetzt reicht's. Ja, okay, jetzt ist wirklich, jetzt ist Pflichtprogramm. Aber das ist jemand, der noch 3 € Versandkosten haben will. Nee, Amazon. Ja, siehste. unbedingt kaufen. Dann könnt ihr hier auch mitreden. Also wer die DVD-Box an einem Tag durchguckt, der kriegt einen Gastauftritt beim Shire-Podcast. Auf jeden. Natürlich, also der hat, also man muss das, also muss natürlich nachweislich passieren. Also da muss sich derjenige, diejenige was überlegen für die Dokumentation. Also das würde ich dann ganz gerne wissen. Ja, gerade weil die diese Doku-Dinger sind, glaube ich, echt langweilig. Genau, und die anderen Filme haben wir schon alle schon besprochen. Richtig. Also die kann man sich, die muss man sich gar nicht mehr angucken, weil es reicht ja, den Podcast zu hören. Dann wissen alle schon, worum es geht. Und als letzte Shark-News. Heute, also für den Hörer heute. Zu bestellen auf Blu-ray und DVD bei Amazon. Nicht ganz für 7,99 €, aber für... Naja, das ist ja aber bei Amazon eigentlich... Ach, stimmt, ja. Das, Ja, das war bei Three Head Shark Attack auch so, richtig. Ja. Auf jeden. Da bin ich auch dabei. Sehr gut. Und wir verlinken das selbstverständlich auch bei uns auf highalarm-podcast.de, damit ihr das genauso bestellen könnt wie wir. Wie immer. Naja, aber eins haben wir noch. Jetzt wird's das Highlight. Eins haben wir noch und jetzt wird es, das ist wirklich ein Highlight. Und zwar ist offenbar das Poster für Sharknado 4 geleakt. Auch dazu ein Link bei uns in den Shownotes. Und da kann man halt, da sieht man eine Hand mit einer Kettensäge, eine blutige Hand, die eine Kettensäge hochhält. Und da steht halt nur Sharknado 4 drüber. Und das bietet natürlich ganz viel Interpretationsspielraum. Ja. Wessen Hand ist das? Ist es wirklich die von April? Lebt sie? Oder ist das ihr Untergang à la Terminator in dem glühend flüssigen Metall, der noch mit letzter Kraft Daumen hoch zeigt? Und schön ist auch das Zitat des Regisseurs am Ende des Artikels, der sagt, Sharknado ist mittlerweile so ein Sommerereignis geworden. Ja. Und das muss einfach klappen. Jedes Jahr brauchen wir einen neuen Sharknado und jedes Jahr ist er noch verrückter. Und solange Sci-Fi die haben will, machen wir sie. Ja, das sagt er tatsächlich. Guter Typ. Auf dem Poster, was ich großartig finde, ist nicht nur diese Kettensäge, mit der Hand, sondern im Detail sieht man noch die Kettensäge, hat ein Magazin drin stecken wie ein Maschinengewehr. Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Also du hast ein Maschinengewehr Kettensäge, ja. Die anscheinend auch noch gleichzeitig irgendwie ein Blitzableiter ist. Das sieht sehr, ich finde das Poster ist die sehr, ganze sehr cool. Sache interessant. Sehr, sehr cool. Ja. Im Hintergrund hat ein Sharknado mit diversen Haien. Vielleicht wird das da wieder besser als der dritte. Nicht, dass der schlecht war, aber wir haben uns darüber unterhalten, dass der völlig over the top war. Naja, es bleibt ja zu erwarten, dass es noch krasser wird. Denn du musst ja die Frage stellen, wie wollen sie das jetzt noch toppen, was sie in Sharknado 3 gemacht haben? Also sie müssen ja irgendwie einen draufsetzen. Und ich befürchte einfach, dass es da nochmal abgedrehter, nochmal bescheuerter wird. Denn irgendwie müssen sie David Hasselhoff vom Mond runterholen. Ja. So, das ist ja schon bestätigt, dass der noch einen Auftritt hat. Und irgendwie müssen sie dann ja noch mehr machen. Was für Möglichkeiten gibt es denn noch, wo sie vielleicht noch irgendwie. Und wir sollten mal diese Fragen auch einfach stellen. Ich werde mal gucken und dem Regisseur eine E-Mail schreiben. Ja, unbedingt. Und einfach mal investigativ nachhören, um wie sie das noch hinkriegen wollen. Da muss es irgendwann ist ja mal Schluss. Also, ja, eben. Naja. Ich dachte schon beim dritten so, okay, jetzt reicht's. Und wie der Fernseher dann aussehen wird, wir werden sehen. Oder sie fahren wieder zurück. Das wäre natürlich auch ein Motiv. Glaube ich aber nicht. Ja. Nee. Also, nee. Das kann ich mir nicht vorstellen. Schauen wir mal. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und man kann ja, also wie lange konnte man abstimmen? Man kann ja für April lebt oder das, April stirbt abstimmen, das ist ja schon lange vorbei. Ja. Das, ja, aber ja, das genau. Haben sie noch nicht rausgegeben, ne? Das Ergebnis nee. Das halten sie geheim. Finde nee, ich nee. Geil. Das finde ich eine coole Sache auf jeden Fall. So ein bisschen mit interaktiv und so. Finde ich gut. Könnten wir auch mal einführen. Ja. Nee, machen wir nicht. Aber was wir machen, ist eine Vorschau, eine High Alarm TV-Vorschau. Was ja. gibt's denn? Wir haben im Pay-TV und zwar am 30. November um 3.05 Uhr auf Sci-Fi Ghost Shark. Den gibt's auch nochmal am 4. Dezember um 15:45 morgens und am 6. Dezember um 3.25 Uhr in der Wie Nacht. Wie immer Primetime. Dann außerdem, genau, richtig. Außerdem am 6. Dezember um 23.45 Uhr auch auf Sci-Fi Mega Shark vs. Colossus. Sehr schön. Und damit wir noch was im Free TV dabei haben, läuft noch, am 18.12., das ist ein Freitag, Snow Sharks auf Tele 5 bei den Schläferz. Den haben wir noch nicht besprochen. Den haben wir noch nicht besprochen. Ich bin gerade dran, die Rechte dafür zu kriegen, dass wir den vielleicht nächstes Mal kriegen, denn der ist, also den finde ich wirklich schick. Ja. Das ist die inoffizielle Fortsetzung zu Sand Sharks. Die sind beim gleichen Verleih. Das werde ich versuchen, das gleich zusammen einzudeichseln. Gute Idee. Aber man erreicht diese Pressetante nicht so gut. Das ist ein bisschen knifflig. Im Thema Lizenzen haben wir ja auch gerade einen schweren Schlag hinter uns, wenn du davon mal erzählen möchtest. Ja, wir haben, ich habe mich ja auch bemüht, um den den einen deutschen Hai-Film. Und ich rede nicht von Hai-Alarm am Müggelsee, sondern natürlich von Hai-Alarm auf Mallorca. Eine RTL-Eigenproduktion damals, auch mit der Tochterfirma Action Concept, die ganz viel bei Cobra 11 mit am Start sind. Und ich habe gesagt, wenn wir diesen Hai-Alarm-Podcast hier machen, müssen wir irgendwann auch über Hai-Alarm auf Mallorca sprechen. Und das war nicht ganz einfach, überhaupt mal rauszukriegen, wer da Ansprechpartner ist, weil RTL sagt so, pff, nee, das war Action Concept damals, ruf mal da an. Die sagen wieder so, na, nee, RTL wollte die Rechte wieder haben. Und dann habe ich eine ganze Zeit lang die zuständige Dame nicht erreicht. Und als ich sie dann endlich hatte, war sie eigentlich sehr konstruktiv. Und hat sich das alles nochmal erzählen lassen, worum es ging. Und ja, schreibt doch nochmal eine Mail und dann gucken wir mal. Und dann hat das noch irgendwie, weiß ich nicht, 6 Wochen gedauert. Und dann kam zurück, ja, wir erlauben das. Gegenzahlung von 2.000 € Lizenzgebühr ist dann befristet, die Erlaubnis auf 1 Jahr. Danach müssen wir nochmal verhandeln. Und das Material darf weder an Dritte weitergeleitet werden, noch darf ohne Zustimmung von RTL der Podcast in irgendeinem anderen Portal als auf haialarm.de auftauchen. Und das sind natürlich ausnahmslos Sachen, die wir in keinster Weise gewährleisten können. Denn das ist das Wesen eines Podcasts, richtig, dass man den runterlädt, dass der irgendwo auf iTunes steht, auf Soundcloud in unserem Fall und auf was ich für Portalen noch alles. Ja, geht halt nicht. Schade. Mal ganz abgesehen von dem Schnäppchenpreis. Ja, gut, das hätte ich ja noch gemacht. Also, das wäre mir noch egal gewesen. Für eine freie Lizenz könnten wir drüber sprechen. Bei den ganzen Fetterklicks. Ja, überhaupt kein Problem. Nee, also das wird also nichts, bedeutet aber ja im Wesentlichen nichts anderes, als dass wir möglicherweise irgendwann über den Film trotzdem sprechen und wie immer unsere schauspielerische Leistung hier zum Besten geben und ein paar Szenen. Was wirklich schade ist, weil da ja dieses Element der Synchronisation rausfällt und das wirklich ja original, so wie der Regisseur es geschrieben hat und so wie die Schauspieler es gespielt haben. Ein sensationeller Film auch. Also das ist wirklich ein Film, den wir, das ist Pflichtprogramm. Der eine deutsche Hai-Film. Der ist aber auch gar nicht so schlecht. Nee, wirklich so nicht. So schade. Also, wenn du ihn mit irgendeinem anderen Genre vergleichst, dann ja. Aber wir reden ja über Hai-Filme. Also, ja, eben. Und bleib mal im Rahmen. Ja, genau. Ja. Ja, das ist wirklich schade. Ach guck mal, was wir jetzt gar nicht erwähnt haben, ist, dass wir die 10. Episode haben. Das stimmt. Yay! Zweistellig, Leute. Genau. Vielen Dank. Genau. Vielen Dank, dass ihr immer noch zuhört. Ich weiß bis heute nicht, wie viele Leute wirklich zuhören. Ich habe mal in die Statistik geguckt. Es gibt eine Folge Nummer 6. Nee, Nummer 3. Die Episode 3 ist über 200 Mal runtergeladen worden bis jetzt. Oh, das war meine erste. Also, und im Durchschnitt, genau. Und im Durchschnitt liegen wir so bei nahe zwischen 60 und 90 Hörern. Unterschiedliche? Das gehe ich das von aus. Das ist ja voll heftig. Ja. Das finde ich total cool. Also vielen Dank an alle. Ich kann mir nicht vorstellen, also wie man darauf kommt, aber gut, wie sind wir darauf gekommen? Das ist genauso eine komische Geschichte. Ja, zumal, also wir bedienen ja wirklich eine sehr spitze Zielgruppe, so ehrlich wollen wir sein. Mit diesem Podcast, das ist jetzt nicht gerade Massengeschmack. Und insofern finde ich, ist das schon echt cool, dass wir bis zu 90 oder vielleicht sogar 100 Leute erreichen. Also rock on. Vielen Dank, wirklich. Das ist... Ist cool auf jeden Fall. Nee, ist auch bescheuert, aber ja, vor allem cool. Da würde ich jetzt sagen, vielen Dank, wie gesagt, fürs Zuhören, auch speziell in dieser Episode. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Monat und ja, wir hören uns dann einfach nächstes Mal wieder. Schwimmt nicht zu weit raus. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss.